Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Das folgende Kunstwerk ist eine echte Antiquität. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1947. Die Venus von Ihl. Ein Hörspiel von Inge Möller nach einer Novelle von Prosper Mérimée. Die Gestalten der Handlung und ihre Darsteller. Prosper Mérimée, Gerd Westphal. Der katalonische Bergführer Hans Siemshäuser. Herr von Peer Orath, Herbert Sebald. Alphonse, sein Sohn, Günther Siebert. Die Braut, Elfriede Kutzmani. Der aragonische Maultiertreiber, Volkrat Dietl. Der Staatsanwalt, Werner Jansch. Toningenieur, Heinz Taube. Regie, Inge Möller. Lieber Freund, wie ich nun lebe, das möchtest du von diesem Briefe wissen. Wie ich nun lebe, wenn ich das selber wüsste. Es war ja so mit mir, dass meine Krankheit mich völlig von mir selbst entfernt hat. Dass ich erst wieder neu beginnen muss, mich finden muss, ehe ich das alles deuten und klären kann, was ich im letzten Jahr erlebte. Ich will erzählen, wie alles kam, und du sieh selber zu, was es dir sagt. Es gibt Erlebnisse, über die man sich niemals klar wird. Man kann sie ein Leben lang mit sich herumtragen, es hilft nichts. Sie verharren eingehüllt in das Dunkel ihres Geheimnisses. Und menschliches Denken und Fragen gleitet an ihnen ab. Du hast mich nach der Venus von Ill gefragt. Die Venus von Ill. Ihre Geschichte kommt dir vielleicht zuweilen platt wie ein reißerischer Kolportageroman vor. Und doch könntest du mehr Schicksalstiefe in den Gestalten dieser Geschichte finden und mehr Folgerichtigkeit der Verhängnisse, als du dir träumen lässt. Es will mir scheinen, dass es im Leben weniger darauf ankommt, was geschieht, als wem es geschieht. Wenn ich an die junge Braut des Herrn Alphonse denke. Aber du sollst es von Anfang an hören. Kennst du den Berg Canigou? Ich freute mich auf einen Streifzug durch diese Gegend der Grafschaft Roussillon, die an Denkmälern aus Altertum und Mittelalter so unglaublich reich ist. Ich freute mich auf einen kundigen Helfer und Wegweiser, der mir schon lange empfohlen war, Herrn von Peer Orath. Wir kamen aus Perpignan, mein katalonischer Führer und ich. Nach sechsstündigem Marsch über den herrlichen Berg Canigou gedachten wir zum Abendessen in Ill zu sein, wo mich Herr von Peer Orath erwartete. Wetten wir um eine Zigarre, mein Herr, dass ich weiß, was Sie von Herrn von Perrault wollen? Hier hast du deine Zigarre auch ohne die Wette. Danke, mein Herr. Aber sagen Sie mir, dass ich recht habe. Sie kommen, das Götzenbild anzusehen. Das weiß ich, seit ich Sie die Heiligen von Serrabona abzeichnen sah. Sie sind sicherlich genauso ein kundiger Altertumsforscher wie unser Herr. Ein Götzenbild? Was für ein Götzenbild? Was? Hat man Ihnen nicht in Perpignan erzählt, was für ein Götzenbild Herr von Perrault in der Erde gefunden hat? Wahrscheinlich eine Figur aus gebranntem Ton. Aber nein, aus Kupfer. Schwer wie eine Kirchenglocke. Unter einem Olivenbaum haben wir sie hervorgeholt. So, warst du selber dabei? Leider, mein Herr. Ich und der arme Jean Coll. Das war vor 14 Tagen. Ja, ja, richtig. So lange liegt er schon mit seinem zerschmetterten Bein. Sie werden staunen, ich wette. Sie werden ihr auch nicht in die verhexten Augen sehen können, der Teufelsfigur. Was hat er geschuftet, der gnädige Herr, mit Hacke und Händen? Wahrhaftig, mehr als wir beide zusammen. Eine Antike, schrie er immer wieder. Eine Antike! Sicherlich eine brave heilige Jungfrau aus einem zerstörten Kloster. Heilige Jungfrau? Bewahre mich! Eine Heidengöttin, sage ich Ihnen. Eine große, schwarze, mit Verlaub zu sagen, halbnackige Person mit weißen Augen. Mit weißen Augen? Eine römische Statue? So ist es. Eine römische Statue, so sagte der Herr. Und sie ist böse. Nein, nein, es ist nicht nur ihr unheimlicher Blick. Sie tut Böses. Zerreißt das Seil, rutscht ab in den Sand und Jean Coll hat nicht Zeit, sein Bein zurückzuziehen. Sehen Sie, der Arme. Der Arzt sagte, ganz heil wird es vielleicht nie mehr, das Bein. Und ist er nicht nach dem jungen Herrn Alphonse unser bester Läufer gewesen? Der gerissenste Ballspieler von Ill? Der Teufel hole die Bestie. Sehen Sie dort hinter den Bäumen? Das Dorf? Das ist Ill. Und hier links der herrliche Park? Das leuchtende Weiß des Hauses? Dort wohnt Herr von Perrault. Im prächtigsten Hause von Ill. Jawohl, er hat Geld, unser Herr. Und seinen einzigen Sohn verheiratet er jetzt mit einer. Die hat noch mehr. Und da ist wohl bald Hochzeit in Ill. Wer weiß, lieber Herr? Vielleicht morgen? Lieber Freund, wie soll ich dir die köstliche Gestalt des alten Herrn von Perrault beschreiben? Ich will dir heute ein Tagebuchblatt senden, in dem ich unser erstes längeres Gespräch aufzeichnete. Ich weiß heute eigentlich nicht mehr den Grund, warum es mir so bedeutsam erschienen ist damals. Aber ich mochte ihn gern im ersten Augenblick. Gewiss, ich hatte Gutes von ihm gehört. Dieser fähige Mann war mir als ein gewissenhafter Altertumsforscher geschildert. Besessen von der Leidenschaft mühsamster Mosaikarbeit des Zusammentragens. Aber der liebenswerte Mensch war es vor allem, der mich fesselte. Diese unglaubliche Beweglichkeit von Körper und Geist, seine großzügige Gastfreundschaft, der Humor, die Herzoffenheit und warme Güte, die mich sofort zum Mittelpunkt der Familie machte. Seine Frau war eine richtige Kleinstädterin, etwas stark wie alle Katalonierinnen über 40. Sie hatte nichts im Sinn als ihre Wirtschaft und drohte mich gleich zum Willkommen mit dem Überfluss ihrer Tafel zu ersticken. Der einzige Sohn aber, der junge Herr Alphonse, blieb bei der Geschäftigkeit seiner Eltern wie eine Pagode auf seinem Platz. Hochgewachsen, schlank, etwa 26 Jahre alt, mit schönen, aber ausdruckslosen Zügen. Ich konnte in ihm wohl den weit und breit berühmten Tennisspieler erkennen. Er war sehr elegant gekleidet, aber sichtlich beengt in seiner Tracht. Der Schnitt seines Wesens war einfach, ja grob. Wie anders der Vater. In der Frühe des nächsten Morgens schon zeigte er mir seinen Stolz, seinen Fund. Wir gingen durch den taufunkelnden Park auf einer breiten Ahornallee, die sich unvermittelt auftat und in den weiträumigen Tennisplatz von Ihl mündete, nur durch eine niedrige Hecke getrennt vom Park des Hausherrn. Aber im Winkel der Hecke, deutlich erkennbar von weit her, erhob sich vom ebenen Rasen auf ihrem Sockel die Statue. Verzeihen Sie bitte die Eitelkeit eines Entdeckers, Herr Mérimée. Wir werden Sie dennoch nicht enttäuschen. Sie ahnen nicht, was Ihnen Roussillon noch alles zu bieten hat. Phönizisches, keltisches, römisches, arabisches und byzantinische Denkmäler. Ich bringe sie überall hin und erlasse ihnen nicht das Geringste. Wenn Sie mir Ihre wertvollen Ratschläge auf meine geplanten Wege mitgeben wollten, Herr von Perorat, es tut mir nur leid, dass ich ahnungslos Ihre Familienfeier störe. Ach so, Sie meinen, aber ich bitte Sie, die Hochzeit meines Jungen morgen, Nebensache, ist übermorgen erledigt. Kann uns doch nicht stören, nicht? Sehen Sie, die Feier geschieht ja im allerengsten Kreise, ohne Tanz, wegen Trauer der Braut um eine Tante. Sie müssen verzeihen, wenn wir Sie, einen Pariser, mit einer ländlichen Hochzeit langweilen. Ich werde sehr froh sein, im Gegenteil. Aber das sage ich Ihnen. Sie werden eine Braut zu sehen bekommen. Eine Braut? Ich sage nichts weiter. Sehen Sie, da ist sie. Wie bitte? Mein Stolz. Meine Statue. Sie müssen zuerst nicht allzu dicht herangehen. So bitte, in diesen Winkel. Hm? Na? Ich sehe, Sie sind stumm. Habe ich zu viel versprochen? Nein, wirklich nicht. Ist sie nicht köstlich, meine Antike? Stellen Sie sich vor, meine Frau wollte sie einschmelzen lassen und eine Glocke für unsere Kirche stiften. Ein Meisterwerk Myrons. Oh, barbarisch. Sie finden Ihre Sprache nicht wieder, mein liebwerter Gast. Es ist eine Aphrodite, tatsächlich. Es ist eine Venus, ohne Zweifel. Sehen Sie, der Oberkörper ganz nackt, die rechte Hand in der Höhe des Busens nach innen gewendet, mit dieser unnachahmlichen Grazie. Die linke hält beinahe spielerisch die Falten des Gewandes an der Hüfte. Und diese Augen? Silber, eingelegt, ja. Ein Meisterwerk aus der Blütezeit antiker Plastik. Und wie das lebt. Ja, überraschend naturwahr. Man könnte meinen... Erlesene Formen. Anmutig und wollüstig zugleich. Die Wellen des Haares wahrscheinlich früher vergoldet. Ich gebe Ihnen die Lupe. Am besten, Sie steigen nun einmal hinauf. Hier an dieser Seite des Sockels ist es am einfachsten. Wenn Sie mir Ihre Hand geben wollten, lieber Freund. Noch einen Augenblick. Nun? Dieser merkwürdige Ausdruck. Wie? Ja, er scheint mir nicht ganz ohne Wirkung auf Sie. Die Absicht des Künstlers ist ganz unverkennbar. Das Böse in diese erhabene Schönheit zu legen. Teuflisch beinahe. Die Spannung, nicht wahr? In diesen Zügen ist etwas Lauerndes. Heimtückisches, Hochmut, ja, Spott. Das Tollste, die silbernen Augen. Zur schwärzlich-grünen Patina dieses weiß glimmernde Funkeln. Der Katalonier, der mich gestern führte, hat recht. Man kann sie nicht lange ansehen. Wenn das Modell je gelebt hat, So war es eine grausame Bestie. Und wehe den Opfern. Da ist kein Erbarmen. Ja, nur ein Genuss am Unglück und Tod des zur Liebe Verurteilten. Seltsam. So wirkt ein Verhängnis das Erlebnis des Künstlers in die Jahrhunderte. Es schafft noch jetzt das Nachzittern in unserer Seele. Cave Amantem. Hier im Sockel die Inschrift. Wie würden Sie übersetzen? Ein zweideutiger Spruch. Man kann sagen, hüte dich vor dem Geliebten. Oder auch, nimm dich vor dieser Liebenden in Acht. Lieber Freund, verzeih mir, es sind nun schon wieder Tage vergangen, ohne dass ich fortfuhr in meinem Brief und Bericht an dich. Es liegt seit einer Woche ein schwüler Druck in der Luft, der mir Kopfschmerz bereitet. Ich bin noch nicht ganz so gesund, wie ich gern sein möchte. Wo war ich stehen geblieben? Ach, bei der Hochzeit in Ihl, richtig. Am Morgen des Hochzeitstages des jungen Herrn Alphonse saß ich schon früh im Chor über lauter Vogelstimmen vor dem Sockel der Statue. Ich zeichnete wohl zum 20. Male das grausam spöttische Antlitz. Die Augen schauten nicht gerade aus. Die Mundwinkel waren so sonderbar im Lächeln verzogen. Wer sollte zum Beispiel diese leichte, gespannte Blähung der Nasenflügel treffen? Es war zum Verzweifeln. Ich riss ungeduldig ein Blatt von meinem Skizzenblock, als ich plötzlich spürte, dass Alphonse, der strahlende, mit letzter Eleganz gekleidete junge Bräutigam, hinter mir stand. Vielleicht schon eine Weile. Was wollen Sie, Herr Merimi? Das ist doch ganz nett, dieses Blatt. Warum werfen Sie es fort? Es ist nicht das, was ich will. Sie sollten meine Braut vielleicht einmal zeichnen. Sie ist auch hübsch. Ich freue mich, Sie heute endlich zu sehen. Wir fahren in 40 Minuten zur Trauung nach Perpignan. Haben Sie meinen neuen Wagen schon gesehen? Nein? Ich trottel. Ich wollte Sie gestern Abend noch in den Pferdestall bringen, aber Papa belegt Sie ja ganz und gar mit Beschlag. Übrigens, wie finden Sie dies? Oh, ein herrlicher Ring. Ein sehr altes Stück, wie mir scheint. Familienbesitz. Meine Mutter hat ihn mir gegeben. Meine Urgroßmutter trug ihn schon. Ja, nur... Bitte? Ich meine, nur stören die großen Brillanten ein wenig seine ursprüngliche Art. So ist er doch viel schöner. Die Steine kosten mich 1200 Franken. Meine Braut ist schwer reich. Ihre Tante in Prat hat das Vermögen vermacht. Meinem Glück wird nichts fehlen. Ich weiß nicht, ob Sie sie hübsch finden würden. Pariser sind anspruchsvoll, aber... In Paris ist es Sitte, einen ganz schlichten Ring zu schenken. Sehen Sie, den Sie an der anderen Hand tragen zum Beispiel. Den? Den gab mir eine kleine Pariserin. Fastnacht vor 2 Jahren. Da habe ich mich einmal ausgetollt. Wissen Sie da... Moment. Was gibt's denn da drüben? Auf dem Tennisplatz? Ja. Sind die des Teufels? Ich sehe das schon die ganze Zeit kommen. Wieder ein Ball verpatzt, verdammt nochmal. Ein ganz interessantes Spiel. Blödsinnig. Wenn das nicht schief geht, das muss ja schief gehen. Wer sind eigentlich die Gegner Ihrer Landsleute, Herr von Perorat? Wie? Der Große, der Schwarze? Weiß ich nicht, der Führer der Gegenpartei, sagten Sie? Na, sieht aus wie ein Spanier. Nein, kenne ich nicht. Kräftig im Anschlag. Der Niederlage der Iler steht nichts mehr im Wege. Spanische Maultiertreiber, ich meine die Gegner. Der Schwarze, das ist einer aus Aragonien, aus Navarra, jetzt weiß ich's. Ich sah ihn beim Pferdekauf neulich, er kam ja zuvor. Verteufelt geschickt, eine Sportsfigur zum Malen. Wie spät ist es? Aber Sie wollen doch jetzt nicht zum Sportplatz. Ach, Unsinn, meine Mutter ist doch noch nicht frisiert. Ich leg dem verdammten Spanier das Handwerk. Hier ist mein Rock, Schlips und Kragen. Hallo, Guillaume! Deinen Schläger, deine Sandalen, Revanche! So, jetzt ist mir schon wohler. Der Ring hindert mich, er wird mich drücken. Meine 1200 Franken. Geben Sie mir Ihren kostbaren Ring, ich bewahre ihn auf, Herr Alphonse. Nicht nötig, schon gut. Komm, Venus, mein Täubchen, du kannst auch was für mich tun an meinem Hochzeitstag. Gib mir das Händchen, so. Kannst ihn einstweilen an deinem erzenden Finger aufheben, Liebling. Hopp, jetzt kann's losgehen. Lieber Freund, wie erstaunlich war die Verwandlung, die ich an Herrn Alphonse jetzt erlebte. Sprühend vor Lebenslust, Übermut, stürzte er sich mit Feuer ins Spiel, mit keinem Gedanken mehr bei seiner Hochzeit. Was war das aber auch für ein Gegner, der eben noch vorher im Handumdrehen die Sportkameraden des jungen Alphonse aus dem Felde schlug. Ein Mann, 6 Fuß hoch, mager und nervig, ungefähr 40 Jahre alt, bronzene Haut, fast wie der Farbton der Venus. Von Kopf bis Fuß ganz zähe, glutvolle Entschlossenheit. Er und Alphonse, das waren 2 würdige Gegner. Der Kampf dauerte nur Sekunden, wie mir schien. Dann war er entschieden. Der Sieger war Alphonse. Er stürmte mit langen Schritten zu mir zurück. Sein Gegner folgte ihm langsam. Nach Perpignan, Herr Merimé! Nach Perpignan! Jetzt hat das Heiraten erst den rechten Geschmack. Hallo? Ja? Du hast deinen Schläger vergessen, Kamerad. Hier ist er. Es ist nicht der meine. Nun, Freundchen, ich glaube, das wäre in Ordnung. Du hast mich besiegt. Was willst du? Das Glück der Venus ist bei mir. Revanche. Aber gerne, mein Lieber. Ich gebe dir dann ein paar Punkte vor. Das sollst du mir büßen. Lieber Freund, ich weiß es wie heute, so deutlich. Ich sah den baumlangen Spanier, den Alphonse besiegt hatte, unter der dunklen Haut bleich werden. Empfand er doch den Hochmut des Siegers als schwere Kränkung, ja als Verhöhnung. Ich schämte mich für Alphonse. Und doch vergaß ich's an diesem bedeutsamen Tage so völlig. Es schmolz alles hin und meine Sinne versammelten sich ganz in dem einen. Ich sah die Braut. Ach, richtig, da war ja noch etwas. Und kurz vor der Abfahrt zur Trauung nach Perpignan stürzte Alphonse noch einmal zurück in den Park. Ich wusste sofort, was er vergessen hatte. Er kam zurück, ganz bleich, sehr erregt. Ich sah es gleich, ohne den Ring. Das Fräulein von Pugarig war 18 Jahre alt, sehr schön, von vollkommener Natürlichkeit der Bewegungen und hatte zuweilen ein leises, schelmisches Lächeln, wenn sie den Kopf zur Seite drehte. Sie wurde unter den üblichen Zeremonien mit Herrn Alphonse vermählt und empfing den Ring einer Pariser Putzmacherin, ohne zu ahnen, dass es ein Liebespfand war. Mir kam manchmal ein übler Geschmack auf die Zunge. Ich hielt mich abseits, so gut es ging. Alphonse war für längere Zeit auffälligerweise verschwunden, als noch das Festmahl im vollen Gange war. So stand ich allein auf der Terrasse und sah in den Park, als die Braut auf mich zutrat. Herr Mérimée? Ja? Sahen Sie meinen Mann? Nein, ich habe ihn jetzt nicht gesehen. Aber ich suche ihn sofort. Ich danke Ihnen. Herr Mérimée? Ja? Ach, bleiben Sie noch einen Augenblick. Gern. Glauben Sie, dass sich ein Mensch vollständig verwandeln kann in ein paar Stunden? Ist denn so etwas möglich? Ja, sehr möglich, sicherlich. Ich kann mir denken, Sie waren bis gestern ein argloses, blühendes Kind, das sein Dasein trank wie eine Blume. Heute sind Sie hart und klar in Ihr Schicksal gestellt. Aber in schwieriger Lage wächst unser Mut und Sie haben entschlossene Augen. Aber ich meine nicht mich. Mir scheint, auch ich lebe seit heute ein anderes Leben. Von einem neuen Licht angeleuchtet. Wir haben viele Leben in dem einen. Sie sprechen wie ein Freund mit mir. Ich muss mit einem Freund sprechen jetzt. Alphonse? Alphonse? Er ist mir plötzlich fremd. Es hat sich in den letzten Stunden etwas begeben mit ihm, das schrecklich sein muss. Ich kenne es nicht. Ich weiß nur... Haben Sie den Alphonse vorher gekannt? Nein. Und sind doch seine Frau geworden? Ja. Verzeihen Sie, was darf ich denn schon fragen? Doch, Sie dürfen, Sie müssen fragen. Weil Sie mir mit Ihren Fragen helfen. Sprechen Sie, Herr Mérimée, ich bitte Sie. Sie dürfen sich nicht ängstigen. Hier ist ja so viel Schutz um Sie. Ich habe Angst. Nun weiß ich es. Es ist gut, dass ich es jetzt weiß. Niemand kann mir helfen vor der Gefahr. Auch nicht der Freund. Sie können mir nur gütig zusehen, aber mich nicht begleiten. Niemand hilft. Niemand hilft mir nun, wenn ich mich auch noch so sehr danach sehne, mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Aber es kann niemals geschehen. Da ist die Wand aus Glas. So leicht entgehen wir unserem Schicksal nicht. Ich weiß ja nun, dass es lebt. Ist das nicht viel? Was sehen Sie mich so sonderbar an? Ich kann nicht anders. Die Ähnlichkeit wächst fast von Sekunde zu Sekunde. Aber das Böse ist fort. Wem sehe ich ähnlich? Nur das Liebliche blieb. Cave Amantem. Wie? Am Fuß des Sockels, auf dem die erzene Venus im Garten steht, ist diese Inschrift zu lesen. Ist es ein Spruch? Ein doppelsinniger Spruch. Man kann sagen, hüte dich vor dem Geliebten. Oder? Nimm dich vor dieser Liebenden in Acht. Da ist Alphonse. Was starrst du mich so an, mein Täubchen? Bin ich ein Gespenst? Sie suche ich, Herr Merimi. Geh, lass uns allein, mein Kind. Sag meinem Vater, nein, schon gut, ich komme selber. Geh schon. Sehen Sie? Hat sie nicht den Handkuss des Dichters empfangen wie eine Königin? Kommen Sie. Man braucht nicht zu wissen, man braucht uns nicht zu sehen. Ich bin verrückt. Sie lachen mich aus, bestimmt, aber ich bin verhext. Sie haben zu viel Kolliur getrunken, das ist alles. Mag sein. Aber sie gibt ihn nicht mehr her. Wer denn? Was? Die Venus. Den Ring. Ein Scherz. Sie wollen sich über mich lustig machen. Im Gegenteil. Sie hat meinen Ring. Sie ist meine Frau. Ich verstehe nicht. Er ist weg. Sie haben ihn verloren. Aber nein. Na, dann haben Sie ihn. Wie kann ich denn? Sie hat den Finger krumm gemacht. Sie haben eben nicht genug gezogen. Herr Gott im Himmel, ich weiß ja selbst, ich bin vollkommen wahnsinnig. Das gibt es alles nicht, das ist nicht wahr. Einbildung, Tollheit. Aber sie ballt die Hand. Sie ist meine Frau, weil ich ihr den Ring gab. Sie sind ja vollkommen betrunken. Helfen Sie mir doch. Ich weiß mir keinen Rat mehr. Sie kennen doch sicherlich diese Art von Bildsäulen. Sie verstehen sich doch auf Antiken. Gibt es nicht irgendeine Feder in Ihnen? Irgendeinen Mechanismus? Wo ist denn Alphonse hingegangen? Da ist ja mein lieber Sohn Alphonse. Ja, Alphonse, wo steckst du denn, mein Junge? Du lässt dein junges Weib ja früh im Stich. Das nun so musst du auch das Lied anhören, das unserem Staatsanwalt so gut gefällt. Also nun seid mal ruhig. Ja, kann ich meinen Augen trauen? Lässt der Wein mich doppelt schauen, wo ich sonst nur eine sah, ist mir Venus zwiefach nah. Alphonse sieht sich so verstört um, als ob ihm die andere schon leibhaftig auf den Fersen wäre. Herrlich, herrlich. Wählst du dir die schwarze Braut? Oder weiß dein Liebchen traut? Schwarz und kalt die Römerin, heißt die Katalonierin. Silberblick der Zauberin ist nur trügender Gewinn. Recht hast du gewählt, o Sohn, Kranz und Gürtel sei dein Lohn. Ich muss dir gestehen, als ich spät in der Nacht allein in meinem Zimmer war, da packte mich erst der richtige Zorn auf das Geschwätz des betrunkenen Alphonse. Ich glaubte nicht anders, als dass er sich einen schlechten Scherz mit mir erlaubt hatte. Mir war so gar nicht wohl bei dieser Hochzeit. Ich schreckte später mehrmals aus dem Halbschlaf auf, von allerlei verworrenem Geräusch im Haus. Dann hatte ich einen sonderbaren Traum. Sie mich nicht? Sie haben die Augen groß offen. Sie sind wach. Hören Sie mich nicht? Ich sehe Sie, aber ich weiß, dass ich träume. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann auch nicht sprechen. Es ist alles so schwer. Herr Merimé. Wie sonderbar, dass Sie zu mir gekommen sind. Die Braut. Ja. Aber ich bin nicht die rechte Braut. Es regnet. Herr Merimé. Warum ist so viel Schreck in Ihren Augen? Hören Sie nicht? Es regnet. Alphonse hat noch keinen Fuß in die Brautkammer gesetzt. Er irrt umher. Er sucht. Was sucht er denn? Helfen Sie mir! Hören Sie unten nicht Lärm? Er holt den Diener schon zum zweiten Male aus dem Bett und nimmt ihn ins Verhör mit ganz verworrenen Fragen. Er ist betrunken. Jemand geht durch den Regen. Still. Hören Sie es nicht? Schritte. Schwer dröhnende Schritte. Nicht von Menschen. Es kommt näher. Durch die Ahornallee im Park. Die Stufen der Terrasse herauf. Es ist im Haus. Schritte auf der Treppe. Nein. Nein, nein, nein, nein, ich will nichts hören. Ich höre es gar nicht. Sie sind da, Sie sind zu mir gekommen. Alles ist gut. Niemand hilft uns. Wo bist du? Ich? So weit weg von mir. In der Brautkammer bin ich. Ich liege hinter den Gardinen meines Bettes wie eine Tote. Jemand steht vor der Türe. Die Klinke wird heruntergedrückt. Es müsste Alphonse sein. Ein trunkener Grobian. Aber er ist es nicht. Näher kommt das Gespenst. Ich kann mich nicht regen. Immer näher kommt das Gespenst. Ich kann die Augen nicht öffnen. Es wuchtet sich eisenschwer auf das Bett neben mir. Wecke mich doch. Bitte, bitte, bitte, wecke mich doch, dass es ein Ende hat. Jetzt geht die Tür noch einmal. Das ist Alphonse. Er muss es sein. Ich kann seinen Atem hören. Gehetzt, verstört. Er steht im Dunkeln. Unschlüssig. Ich will schreien. Ich kann nicht. Niemand warnt ihn. Er geht auf das Bett zu. Mit schleppenden Füßen. Das grüne Gespenst wird ihn töten und niemand warnt ihn. Ich war ihm untreu in meinen Gedanken. Nun kommt die Grüne und holt sich den Raub. Denn sie hat den Ring. Aufwachen! Was ist mit ihm? Er kniet nieder am Bett, als wollte er endlich sein gequältes Herz vor mir erleichtern. Da heben sich erzene Arme um ihn. Der Vorhang zerreißt. Das ist Wahnsinn. Aufwachen. Aufwachen. Aufwachen. Oh, dieses Gelähmtsein. Zu Hilfe. So hilft doch. Ein Mord. Der Ring klirrt am Boden. Es regnet. Sie geht in den Regen. Lieber Freund, Alphonse ist nun schon länger als ein Jahr begraben. Ich fand ihn damals in jener Unglücksnacht, als sein Vater auf einmal vollkommen verstört vor meinem Bett stand, quer über dem großen Brautbett liegend, dessen Holzgestell zertrümmert war. Um die ohnmächtige Braut bemühten sich zwei Mägde. Das Gesicht des Toten drückte den furchtbarsten Kampf aus. Er hat ein gewaltsames Ende gehabt. Nirgends war eine Blutspur zu entdecken. Ich schob sein Hemd auseinander und fand einen bläulichen Eindruck, der über die Seiten und nach dem Rücken verlief. Man konnte glauben, ein Ring aus Eisen hätte ihm Brust und Rückgrat tödlich zusammengepresst. Ein Nervenfieber packte mich am selben Tage, wer weiß, wie lange es in mir schon gesteckt hatte, ehe es ausbrach. Vielleicht ließ mich mein überwacher, fiebriger Zustand alles greller erkennen. Ich wusste nur, ich hatte sie verloren. Endgültig. Hoffnungslos verloren. In einem kleinen Gasthof in Perpignan lag ich dann tagelang bewusstlos. Der einzige Mensch, der sich um mich gekümmert hat, war jener Staatsanwalt, den ich auf der Hochzeit von Il kennenlernte. Er saß an meinem Lager, als ich das erste Mal wieder zu mir kam. Gott sei Dank. Heute haben Sie Farbe und einen klaren Blick. Aber Vorsicht, Vorsicht. Sie sollen liegen bleiben. Keine Anstrengung. Ich danke Ihnen. Es geht mir gut. Das freut mich. Das freut mich mehr, als ich Ihnen sagen kann. Waren Sie in Il? Oft. Wir haben die Untersuchung abgeschlossen. Und? Sie sollen jetzt ruhen und liegen bleiben. Wir wollen lieber nicht von diesen Dingen sprechen. Es ist nicht gut. Haben Sie nun endlich den Täter? Nein. Nein? Und die Drohung des Spaniers? War mir bekannt. Wir haben ihn lange vernommen. Also doch. Nicht das geringste Ergebnis. Aber er hat doch ganz unmissverständlich geäußert. Man kann sich da sehr täuschen. Der Spanier brachte ein glänzendes Alibi. Er hatte nachweislich die ganze Nacht im Gasthof seinen kranken Esel abgerieben und mit Arznei versorgt. Und steht zudem im besten Leumund. Ja, ich sehe noch sein Gesicht vor mir. Alphonse hatte ihn aufs Schwerste getroffen. Und dies sind seine eigenen Worte. Ein Aragonier, der sich beleidigt fühlt, wartet nicht mit der Rache bis zum nächsten Tage. Ja, ja. Und Sie, die arme junge Frau? Schade. Sehr schade um Sie. Sie hat den Verstand verloren. Sie ist gänzlich verwirrt und geistesgestört seit jener Nacht. Sie behauptet immer das gleiche Unsinnige. Ein Gespenst habe ihren Gatten ermordet. Ein Gespenst? Vielleicht erraten Sie da Zusammenhänge. Sie, der Dichter. In ganz Il spuckte doch nur der eine Gedanke, die Venus des Herrn von Peorade. Die junge Frau erzählt immer dieselbe Geschichte, wie das bronzene Standbild regungslos im Bett harrend den Ahnungslosen in grausamer Umklammerung tötete. Sie selbst habe vollständig gelähmt und dann lange ohne Bewusstsein gelegen. Kann man ihr denn gar nicht helfen? Ich sprach mit dem Arzt. Leider nein. Übrigens, besinnen Sie sich auf jenen Brillantring. Was für ein Brill... Ach ja. Den Alphonse in der letzten Zeit trug. Man fand ihn am Ende zu Füßen des Toten. Also kein Raubmord. Es ist kein Licht in diese Sache zu bringen. Man kann ihr nicht helfen. Sie dürfen sich jetzt nicht erregen. Sie sollen nur schlafen. Viel schlafen. Lieber Freund, ich weiß, sie lebt nicht mehr. Die andere hat sich auch dieses Opfer geholt. Vielleicht nur dies alleine gewollt. Ich spreche oft mit ihr, wenn ich in eine Flamme starre im Kamin oder wenn ich in Gedanken stehen geblieben bin auf einem schmalen Pfad mitten im Wald. Von wem wüsste ich denn sonst, dass die Venus von Il nun kein Unheil mehr stiften kann in den Köpfen der Leute? Sie ist eine Glocke geworden, die läutet in Il. Wie sie wohl klingt? Du hast recht, kleine Seele. Es ist ein kalter, ein klirrender Ton. Ich möchte dich noch immer etwas fragen. Nie kam ich dazu. Immer hast du mir das Wort abgeschnitten mit deinem seltsamen Lächeln. Kennst du nicht längst meine Frage? Soll ich denn niemals die Antwort wissen? Du schüttelst den Kopf, Unbegreifliche. Die böse, die grüne Zauberin ist ja nicht mehr. Was flüsterst du? Webt sie noch immer an ihrem jahrtausendealten Liebesfluch? Seit die neue Glocke läutet in Il, sind die Weinstöcke zweimal erfroren. Wir brachten Die Venus von Il, Hörspiel von Inge Möller, nach einer Novelle von Prosper Mérimée. Die Gestalten und ihre Darsteller waren Prosper Mérimée, Gerd Westphal, der katalonische Bergführer, Hans Simshäuser, Herr von Per Orad, Herbert Sebald, sein Sohn Alphonse, Günther Siebert, die Braut, Elfriede Kuzmani, der aragonische Maultiertreiber, Volkrat Dietl, der Staatsanwalt, Werner Jansch, Toningenieur, Heinz Taube, Regie, Inge Möller. Sie hörten eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1947.